Babaluten, das sind wir. Drei Babaluten, das sind wir. Keiner ist so krank wie wir. Keiner ist so krank wie wir. Der Krankenpfleger meist in weiß. Der Krankenpfleger meist in weiß. Der Schlemiel-Augebräuer heißt. Schlemiel-Augebräuer heißt. Der Glöckner-Jörg aus Andernach. Der Glöckner-Jörg aus Andernach. Der macht beim Kacken tierisch Krach. Der macht beim Kacken tierisch Krach. Ogi Ossi aus Krimmelschau. Ogi Ossi aus Krimmelschau. Der Wartenacken stinkt wie ne Sau. Der Wartenacken stinkt wie ne Sau. Blind wie ne Kuh und kein Takt im Blut. Blind wie ne Kuh und kein Takt im Blut. Nur das ist ein echter Baggerlud. Nur das ist ein echter Baggerlud. Nur das ist ein echter Baggerlud. Und das ist ein echter Baggerlud.